A4a. A. Bei Herrn Müller liegen deutliche Hinweise auf eine Rechtsherzbelastung vor. B. Die deutliche Sinustachykardie bei Herrn Trabitz mit gleichzeitigem Blutdruckabfall deutet auf einen Volumenmangel hin. C. Wir sollten aufgrund der neu aufgetretenen absoluten Arrhythmie eine Echokardiographie durchführen. D. 1973, als Kind, wurden ihr die Rachenmandeln entfernt. E. Wir sollten einen Blasenkatheter legen, um die Diurese kontrollieren zu können. F. Typische Ursache einer Lungenembolie kann eine Thrombose in der Vena femoralis sein. G. Aufgrund der vorliegenden Befunde sollte eine dauerhafte Antikoagulation durchgeführt werden. H. Im Rahmen einer länger andauernden Schmerzbehandlung mit NSAR wird häufig eine Magenschutztherapie verordnet.